Dornfelder, Spätburgunder, abgefuckt von Familie, Freunde, die wie Brüder waren. Eins hab ich in den ganzen Jahren erfahren. Verlass dich auf andere und du bist verlassen. Auf den Kreis der Verräter, hoch die Tassen. Fickt euch mit euren Ratschlägen. Kommt erstmal klar mit euren eigenen Leben. Warum sollte ich mit einem von euch reden? Warum sollte ich einen von euch vergeben? Jeder weiß alles besser, warum lauft ihr dann bei mir überhaupt ins offene Messer? Fuck mit Esser, ich höre eure Lügen. Merke, ihr wollt mir Schaden zufügen. Als ob ich euch vertraue, auf die Aussagen von euch baue. Als ob ich eure Spielchen nicht durchschaue. Ich bleibe lieber alleine. Verräter um mich brauche ich keine. Versteht ihr, was ich meine? Falsche Freunde sind wie Feinde. Ich bleibe lieber alleine. Verräter um mich brauche ich keine. Versteht ihr, was ich meine? Falsche Freunde sind wie Feinde. Fuck you all, hey, ist okay. Verflucht, versucht's, spuckt meine Intelligenz vor die Füße. Ich kenn nur eine Konsequenz, Artnabel ignoriert für tot titulieren. Mein Masterplan, da kann sonst was passieren, der Zug ist abgefahren. Ich geb auf euch den Scheiß, dreist, ich weiß, wie sich meine Worte einbrennen. Denn doch werd ich keinen Namen nennen. Angesprochene fühlen sich angesprochen, betroffen, erkennt, auf Vergebung braucht man nicht zu hoffen. Diese Wunden heilen nicht, sie bleiben offen. Besitz sein zu gut ist, durchs Leben geschultes Gespür. Nicht bereit zu knechten, mich zu bücken, Scheiß schön zu schmücken. Dark Jeans, sie kein Windel, Advokat, ich bleibe hart.